Das nächste gilt wohl für jeden von euch. Das ist immer unsere Jugend. Das hier ist unsere Straßen. Und Straße sind so lange, ich kann das.